Eine Armee aus denen, die alles vernichtet, was nichtig ist. Darauf programmiert, dass sie keiner je vergisst. Lautgestellte Apparaturen, die es letztendlich klar machen. Über das Mic wird sich nun das Feuer weltweit entfachen. Denn die Wörter entschwinden aus dem Sturm des Drachen. Genau, das hier ist der zweite Strike von dem Reimdesigner. Mittlerweile mögen manche denken, ich wäre ein Routinier. Aber nein, da gibt es immer was Neues, was es zu erobern gilt. Und dessen bin ich gewillt, auch wenn ich zu oft chill. Werde ich nicht von dem Traum loslassen, selbst irgendwann Props von denen zu kriegen, die mich jetzt noch hassen. Sie werden ihr Geld für meine fette Platte verprassen. Dann merken sie, es ist die Special Extended Version nur für sie. Mit Disney's drauf, dass viele gegangen sind, nur manche sind noch real. Und für die Burning Crowd habe ich dann Bomben gebaut und bringe es so verdammt laut, dass sich keiner mehr traut, ohne meinen Scheiß auf die Straße zu gehen. Ihr werdet es sehen, die ganze Welt wird mich verstehen. Und ich werde ihr geben, was sie verlangt. Auch wenn jeder Fahrschuh bangt, Lords Records vernichtet das Wort Ersatzbank. Immer on point und das sogar noch ein Freestyle-Raps. Was man an Paluba schätzt, dass er die Maße nie versetzt. Und dass er wirklich jeden Engdenker unter Schock setzt, da er sie mit griffigen Rätseln in die Sackgasse hält. Aber Reale werden auch kriegen, was sie verdienen. Nämlich Party bis zum Ende und überlebensfähig als Beduin. Unsere Raps bleiben ein Zeichen und werden niemals zu Ruin. Das ist der ewige Kreislauf von Paluba, dem Run-Designer. Ja, immer da, auch als Mr. Katz. Was wollt ihr mehr? Ich könnte es haben, denn es fällt mir nicht schwer. Denn ich lieb den Scheiß zu sehr. Ich kann euch alles geben und das aus meinem Leben. Und dabei werde ich immer noch das Beste anstreben. Zwei Teile ergeben immer das Ganze, so wie Part 1 und 2. Auch wenn andere sagen, es sei nicht ertragreich, ich bleibe dabei und höre nie auf mit der Schreiberei. Es gibt keinerlei, was mich abhalten könnte, zu brennen oder am Mike Meilen zu rennen. Um weiter dafür zu sorgen, dass mich die Leute erkennen. Außerdem hemmen meine Texte, das Fake muss ich durchstarten. Denn wenn sie es wagen, wird man sie schon im Hexenkessel erwarten. Wellen bauen sich auf und überschwemmen das Land. Denn Paluba aka der Illa Villa hat wieder mal Mike in der Hand. Selbst der Sand in der Uhr bleibt vorerst, wo er ist. Denn er hat Angst, dass wenn er durchläuft, so etwas nie wieder kriegt. Aber keine Sorge, denn ich versorge euch von abends bis morgens. Und ich werde mich so in den Köpfen der Leute festbohren. Niemand wird sagen, ich habe gefroren. Denn ich bin heißer als die Flamme. Das wird deutlich gemacht, wenn ich mit Worten Türen auframme, die sich in den Köpfen der Leute befinden. Scheiß das auf Wohlbefinden, mein Wörter verbinden. Schlaf auch sowieso kein Mensch und ich schon gar nicht. Denn in meinem Kopf brennt sogar noch nachts das Licht. Und dann schreibe oder reime. Ich baue Beats oder setze Cuts. Weil ich unter meinem AKA-Namen sogar noch Platten kratze. Und wenn das hier in deiner Anlage fertig sein sollte, drücke auf Repeat und ich hab erreicht, was ich wollte. Das ist der ewige Kreislauf von Paluba, dem Run-Designer. Ja, immer da, auch als Mr. Katz. Was wollt ihr mehr? Ich könnte es haben, denn es fällt mir nicht schwer. Denn ich lieb den Scheiß zu sehr. Ich kann euch alles geben und das aus meinem Leben. Und dabei werde ich immer noch das Beste anstreben. Doing things that you never heard of. Das ist der ewige Kreislauf von Paluba, dem Run-Designer. Ja, immer da, auch als Mr. Katz. Was wollt ihr mehr? Ich könnte es haben, denn es fällt mir nicht schwer. Denn ich lieb den Scheiß so sehr. Ich kann euch alles geben und das aus meinem Leben. Und dabei werde ich immer noch das Beste anstreben.